in der die Völker werden große Kräfte auf die Stadtwirtschaft konzentriert. Die Funktionäre und Werktätigen in der Stadt Kaesong haben innerhalb von kurzer Frist mehr als 100 koreanische Ziegeldachhäuser und Mauer mit Mustern von Ziegelsteinen ausgezeichnet rekonstruiert, die Ziegeldachhäuser des Folklore-Hotels Kaesong noch herrlicher gestaltet, damit ihr nationaler Charakter hervorgehoben wird und das Aussehen der nationalen Restaurants und Geschäfte umgestaltet. Die Werktätigen des Bezirkes Sagang und der Stadt Kangge haben allein in der ersten Hälfte des Jahres hunderte Wohnhäuser und öffentliche Gebäude saniert, mehrere Kilometer lange Straße technisch rekonstruiert, die Wasserläufe und Flüsse reguliert, die Parke, Rummelplätze, Grünfläche und Blumenbeete gut angelegt. So bekamen die Städte eine schöne Aussicht.